Lektion 7. Übung E. A. Beispiel. Wann kommt er? Ich weiß nicht, wann er kommt. Ich weiß nicht, wann er kommt. Ich weiß nicht, wann er kommt. Bitte beginnen Sie. Wann kommt er? Ich weiß nicht, wann er kommt. Was macht sie? Ich weiß nicht, was sie macht. Wie lange dauert das? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wie viel kostet das? Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Als was arbeitet er? Ich weiß nicht, als was er arbeitet. Wo wohnt sie? Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Warum fragt er nicht? Ich weiß nicht, warum er nicht fragt. Danke.